Allerdings geht es bei den meisten jüngeren Zwölftonkomponisten minder anspruchsvoll her. Unvertraut mit den eigentlichen Errungenschaften der Schönberg-Schule und lediglich im Besitz der ohne jene Errungenschaften recht apokryphen Zwölftonregeln begnügen sie sich mit dem Jonglieren der Reihe als Tonalitätsersatz, ohne dass überhaupt noch recht komponiert würde. Damit ist ein überaus paradoxer Sachverhalt berührt. Das Schwinden der Tradition innerhalb der neuen Musik selber. Die Innovatoren Schönberg, Bartok, Strawinsky, Webern, Berg, auch Hindemith, waren allesamt noch in der traditionellen Musik aufgewachsen. Ihr Idiom, ihre Kritik, ihr Widerstand kristallisierten sich an ihr. Die Nachfolgenden aber haben sie nicht mehr lebendig in sich. Stattdessen wenden sie ein in sich selbst kritisches Musikideal ins Falsch-Positive, ohne die Spontaneität und Anstrengung aufzubringen, die es erheischt. Man kann ihnen daraus kaum einen Vorwurf machen. Der Kompositionsunterricht, zumal an den Konservatorien und Musikhochschulen, ist im Wesentlichen auf dem Niveau der traditionellen tonalen Musik stehen geblieben und gibt dem Schüler kaum ernsthafte technische Maßstäbe für die Beurteilung neuer Musik an die Hand. Daher halten sie sich auf der Suche nach Autorität an beliebige, eindrucksvolle Vorbilder des Neuen, ohne in der eigenen Produktion abschätzen zu können, ob sie den inneren Anforderungen jener Vorbilder gerecht werden oder bloß die Fassade nachahmen und sich auf Mittel verlassen, die sich als wirksam bewährt haben und eben darum es meist schon nicht mehr sind. Während viele sogenannte Berufsmusiker selbst nicht mitkamen und nicht weitergeben können, was ihnen fremd blieb, ist die ältere Tradition, die tonale Musik, so durchlöchert, dass sie die jungen Musiker nur unzulänglich erreicht. Grund ist zum Verdacht, dass jene, die mit dem neuen Material nicht fertig werden, auch des alten nicht mächtig sind. Keinen einwandfreien vierstimmigen Palestrinasatz schreiben, vielleicht kaum einen Choral rein ausharmonisieren können. Die pädagogischen Tugenden des Akademismus gingen verloren, ohne dass doch das Reich der Freiheit betreten wäre. Auch die Musikkritik hilft kaum. Kritiker und Komponisten treffen sich nur noch ausnahmsweise auf derselben Ebene. Weniger noch als die praktisch ausgebildeten Musiker sind die meisten Kritiker fähig, eine anspruchsvolle neuere Partitur ihrer inneren Stimmigkeit, ihrem Formniveau, ihrer eigentlichen Kraft nach zu werten. Stattdessen warten sie meist mit Surrogaten wie zufälligem Gefallen und Missfallen oder Informationen journalistischen Schlages auf. Alles Mögliche über den Eindruck eines Werkes, seine Geschichte, seinen stilistischen Ort, seinen Autor wird mehr oder minder routiniert vorgetragen, ohne dass der Kritiker eigentlich noch, wie der Name seines Berufes es will, entschiede, urteilte, wäre es auch anfechtbar. Manche machen aus der Grenze des eigenen Verstehens ein Kriterium und denunzieren alles, was ihnen sich verschließt, als intellektuell, abstrakt, Papiermusik. Andere, die ihre Bildung weniger der Praxis als der Musikhistorie verdanken, ziehen aus dieser ihre Maßstäbe und begnügen sich teils mit Reminiszenzen, teils mit Klischees der sogenannten Volks- und Jugendmusikbewegung, mit der Norm von Gemeinschaft um der Gemeinschaft willen, während doch der gegenwärtige gesellschaftliche Zustand selber kollektiv bestätigte Musik verwehrt. Bei manchen wird neuerdings die Abwesenheit des eindringenden Verständnisses der Sache selbst überkompensiert. Um nur ja die Geburt eines neuen Genies nicht zu versäumen, loben sie wahllos, was vielleicht etwas bedeuten könnte. All das trägt bei zur allgemeinen Desorientierung und hilft, einen musikalischen Kulturbrei herzustellen. Es breitet sich jenes abscheuliche Ideal des gemäßigt Modernen aus, dass nach beiden Seiten gleich problematische Kompromisslösungen zwischen der Tradition und dem Neuen empfiehlt.